getarnt kommen wir, agieren tief im unsichtbaren Paramilitär. Wir marschieren trotz Amos, immer vorwärts Schritt für Schritt. Stechen plötzlich aus dem Schatten, bringen euch den Kehlenschnitt. Jedes Land, so stehen unsere Krieger von Stockholm bis nach Wien. Kampf um Adolf Hitler, Community. Jüdische Gemeinde, drei Presse ins Gebäck. Bald werdet ihr spüren, welch Schlag auf ihr uns steckt. Die Waffen im Anschlag, den Feind im Visier. Ihr fragt euch, ob stoppen kann. Wir sind Mörderer, Führer, treu und militant. Unsere arische Bewegung reicht schon heute in jedes Land. Entschlossen steht Soldaten in eiserner Disziplin. Kampf um Adolf Hitler, Community. Hat bisher ganz eindeutig gezeigt, dass sie in der Lage sind, Gewalt anzuwenden.